الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles auf Gebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, ich möchte mich heute mit euch unterhalten über ein ähnliches Thema wie letzte Woche. Letzte Woche haben wir uns unterhalten über den Monat Rajab. Und heute oder morgen geht dieser Monat zu Ende und es beginnt der 8. Monat, und zwar der Monat Sha'ban. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Monat Sha'ban zwischen Rajab und Ramadan gesetzt. Und es gibt darüber einige Überlieferungen über diesen Monat Sha'ban, die ich euch nicht vorenthalten möchte. So sagte Usama ibn Zayd radiallahu ta'ala anhuma, dass er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes einmal gesagt hat: O Gesandter Allahs, es gibt keinen Monat, an dem ich dich so viel fasten sehe wie im Monat Sha'ban. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das ist nämlich ein Monat, dem gegenüber die Menschen unachtsam sind. Es ist der Monat zwischen Rajab und Ramadan, und es ist ein Monat, in dem die Taten zum Herrn der Welten emporgehoben werden, und so möchte ich gerne, dass meine Taten emporgehoben werden, während ich am Fasten bin. Und dieser Hadith ist überliefert in Sunan Nasai, und Imam Al-Albani rahimahullah sagte, der Hadith ist Hasan. Also das ist also ein authentischer Hadith. Meine lieben Geschwister, ich möchte 5 Punkte in diesem Zusammenhang ansprechen. Der erste Punkt ist die Tatsache, dass man speziell im Monat Sha'ban häufig fastet. So dass Aisha radiallahu ta'ala anha über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fastete manchmal so häufig, dass wir gedacht haben, der fastet ja jeden Tag. Und manchmal fastete er so selten, dass wir sagten, der fastet ja gar nicht. Und dann sagte sie radiallahu anha, es gibt aber keinen Monat, in dem er mehr gefastet hat als im Monat Sha'ban. Er fastete fast den gesamten Monat von Sha'ban. Ebenso sagte sie, radiallahu ta'ala anha, in einer anderen Überlieferung, er fastete eigentlich den gesamten Monat Sha'ban. Und dann sagte sie, bis auf ein paar Tage davon. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Meine lieben Geschwister, eine der natürlich deutlichen Weisheiten in diesem Zusammenhang, oder folgende zwei Weisheiten mindestens gibt es. Nummer 1, auf die hat der Prophet hingewiesen, sallallahu alaihi wasallam, im ersten Hadith von Usama ibn Zayd. Er sagte, der Monat Sha'ban ist ein Monat, dem gegenüber die meisten Menschen unachtsam sind. Das heißt, sie denken nicht daran, dass dieser ein besonderer Monat ist. Und es ist erwiesen, dass anstrengende Taten im Allgemeinen, anstrengende Schicksalsschläge, egal was einem Menschen anstrengend erscheint, viel einfacher zu verkraften ist, wenn man sich dieses Leid mit anderen teilt. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und in Bezug auf das Fasten, denke ich, gilt genau das Gleiche. Denn im Monat Ramadan fällt es jedem von uns, Alhamdulillah, leicht zu fasten, weil die gesamten Muslime fasten. Und wenn du noch in einem islamischen Land bist, dann ist es noch einfacher zu fasten, weil die gesamte Gesellschaft sogar mit dir fastet. Insofern umgekehrt, wenn man im Monat Sha'ban fastet, ist man einer von wenigen. Es ist allgemein anstrengender, dementsprechend gibt es aber auch eine Belohnung. Und das Gleiche gilt auch für andere Ibadat, wie zum Beispiel das Gebet im letzten Teil der Nacht. Wer steht schon im letzten Teil der Nacht auf und verrichtet sein Gebet? Wenn er es macht, ist er einer von wenigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sieht ihn von oben und sieht, dass er einer von wenigen in der Stadt ist, in der er sich aufhält, die sich für ihn aufgestellt haben. Insofern, diese Einsamkeit ist eine Form der Anstrengung und die wird auch dementsprechend entlohnt. Meine lieben Geschwister, eine zweite deutliche Weisheit ist natürlich die Vorbereitung auf diesen Monat Ramadan. Und der eine oder andere mag sich sagen, dieser Monat wird anstrengend und es ist im Sommer und wie soll ich es schaffen? Erstens einmal, der Monat Ramadan wird genauso einfach sein wie die letzten Jahre, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Denn wir haben bereits schon die Mitte des Sommers schon erreicht. Und deswegen das letzte Jahr und das vorletzte Jahr, es wird jetzt alhamdulillah immer einfacher werden in den kommenden Jahren. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns jedes Jahr ein gutes Wetter geschenkt, sodass das Fasten gerade an den ersten Tagen sehr, sehr einfach uns fiel. Und so bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns auch dieses Jahr das Fasten sehr leicht machen wird. Die dritte Sache ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, das Prophet sallallahu alaihi wa sallam, uns gesagt hat, dass wir im Monat Sha'ban fasten sollen. Denn das ist eine Art Vorbereitung auf den Monat. Ich frage euch, jeder von uns weiß doch, dass das Fasten, wenn man damit beginnt, ein wenig anstrengender ist, als wenn man sich bereits daran gewöhnt hat. Und deswegen, wenn man mitten im Monat Ramadan ist, hat der Körper sich schon an das Fasten gewöhnt und man braucht gar nichts mit tagsüber essen und man bekommt nicht einmal mehr Hunger. Und der Mensch kann sich durch Gewöhnung daran gewöhnen, einmal pro Tag zu essen und einmal pro Tag zu trinken und es passiert mit ihm überhaupt gar nichts. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn jemand von euch sagt, ich muss arbeiten und deswegen fällt mir das Fasten schwer, und jemand von euch sagt, ich muss studieren und ich muss weiß nicht was machen, dann sage ich ganz einfach, lieber Bruder, am kommenden Montag fang einfach mal an zu fasten. Unverbindlich. Fang einfach an, freiwillig zu fasten. Ohne, dass es eine Verpflichtung ist. Denn es ist ein freiwilliges Fasten. Beginn. Und wenn du zur Mittagszeit merkst, es ist dir zu anstrengend und du bist kurz davor umzufallen, und das ist nicht übertrieben, weil das passiert den wenigsten, alhamdulillah, aber wenn du das Gefühl hast, das ist mir zu anstrengend, dann brichst du dein Fasten, du isst etwas oder du trinkst etwas. Und es ist keine Sünde für dich bei den meisten Gelehrten. Warum? Weil es eine freiwillige Tat ist. Wie jemand, der freiwillig sagt, ich möchte jemandem was spenden, und nachher sagt er, ich mache es doch nicht. Wo ist das Problem? Wie jemand, der sagt, ich möchte beten, dann mache ich trotzdem nicht. Jemand beginnt zu fasten und dann bricht er sein Fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Das heißt, wer freiwillig fastet, darf selbst über sich entscheiden. Er sagte, wenn er fasten möchte, fastet er weiter. Wenn er nicht möchte, darf er sein Fasten brechen. Das machst du am Montag. Am Dienstag fügst du 2-3 Stunden hinzu. Und am Mittwoch schaffst du es schon, den gesamten Tag zu fasten, ohne irgendwelche Anstrengung gehabt zu haben. Ohne irgendwelche Anstrengung gehabt zu haben. Und wenn du das machst im Monat Sha'ban, ich glaube, wenn der Monat Ramadan eintritt, wird es für dich keinen Unterschied mehr geben zwischen Sha'ban-Fasten und zwischen Ramadan-Fasten. Und der Unterschied wird nur noch sein, dass du erstens die richtige Absicht hast und zweitens, dass es leichter sein wird, weil alle Menschen um dich herum ebenfalls fasten werden. Zweitens, ich erinnere mich und euch daran, die guten Taten geheim zu halten. Das heißt, auch wenn du im Monat Sha'ban vorhast zu fasten, erzähl das nicht rum. Mach es einfach möglichst, ohne dass jemand davon etwas mitbekommt. Und wenn du sagst, ja, das, meine Familie wird das mitbekommen, sagst du, okay, dann müssen das aber nicht die Leute außerhalb der Familie mitbekommen und so weiter und so fort. Du versuchst deine guten Taten so geheim zu halten, wie auch nur möglich. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten besonders hervorgehoben. Warum? Weil das Fasten im Gegensatz zu allen anderen Gottesdiensten ist ein Gottesdienst von der Art, bei der du etwas unterlassen musst. Im Gegensatz zu den anderen Ibadat, bei denen du etwas tun musst. Und wenn du etwas tun musst, kannst du gesehen werden, wie beim Salah, wie beim Hajj, wie bei der Zakah und so weiter. Aber bei den Ibadat, bei denen von dir verlangt wird, etwas zu unterlassen, das ist eine Ibadah, die dich dabei trainiert, Ikhlas zu haben, Aufrichtigkeit zu haben für Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Drittens, die Belohnung ist entsprechend der Anstrengung. Deswegen, selbst wenn eine Ibadah anstrengend ist, und sicherlich ist das Fasten anstrengender als das Beten, dann ist auch entsprechend viel Belohnung zu erwarten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Anstrengungen, die sich zufällig ergeben, wie zum Beispiel durch einen langen Tag, wenn das Ramadan im Sommer stattfindet oder im Winter, darauf hast du keinen Einfluss. Du musst fasten, wenn Ramadan eingetreten ist. Also, wenn es zufällig diese Anstrengung zufällig auftritt, ohne dass du etwas dafür kannst, dann kannst du auch dafür entsprechende Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala erwarten. Meine lieben Geschwister, der vierte Punkt, bi'idhnillahi azza wa jal, ist, dass wir uns an das Fasten schon zu Beginn von Sha'ban gewöhnen, wer an diesen Tagen fasten möchte. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch berücksichtigt, dass es Menschen gibt, die alt sind, dass es Menschen gibt, die schwach sind, dass es Menschen gibt, die krank sind und manche Menschen gibt, die eben eine bestimmte Menge an Kraft zur Verfügung haben und diese nicht übersteigen können. Und deswegen sagte er sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, dass, oder erstmal wortwörtlich sagte er alaihi wasallam, wenn die Hälfte von Sha'ban schon vorbei ist, dann fastet nicht mehr. Wenn die Hälfte von Sha'ban vorbei ist, fastet nicht mehr. Das bedeutet, wenn die Hälfte von Sha'ban vorbei ist und du bis zu diesem Zeitpunkt dich nicht daran gewöhnt hast zu fasten, dann bitte auch die zweite Hälfte nicht mehr fasten, denn dadurch wird es für dich für Ramadan nur noch anstrengender. Ansonsten, wenn du dich daran gewöhnt hast, jetzt schon zu fasten am Anfang von Sha'ban, dann kannst du auch zu Ende fasten, bis zum Ende von Sha'ban, deine Gewohnheit, selbst wenn sie am letzten Tag von Sha'ban auftritt, das ist dann gar kein Problem mehr. Ich denke, diese Sache ist klar und deutlich. Die fünfte und letzte Angelegenheit für heute, meine lieben Geschwister, möchte ich mich und euch daran erinnern, wie wichtig es ist, dass man für seinen Glaubensbruder, für seine Glaubensschwister Bittgebete spricht. Das ist unglaublich wichtig, liebe Geschwister, denn für seinen Bruder, für seine Schwester zu beten, sei es die Geschwister, die sich unter uns hier in deiner gleichen Stadt befinden oder im gleichen Land befinden oder in irgendeiner anderen Stelle auf der Welt befinden, in einer Krisensituation oder einem Kriegsgebiet oder wie auch immer unter Hungersnot leiden oder anderes, das ist unglaublich wichtig, denn das bezeugt diese Art von Dua für deine Geschwister auf der gesamten Welt, bezeugt, dass du dich zu dieser einen und einzigen und einheitlichen Umma bekennst, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam als einen Körper beschrieben hat, der, wenn er unter Fieber, wenn er krank wird, dann leidet der gesamte Körper unter Fieber und Schlaflosigkeit. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er jede Form von Hass und jede Form von Missgunst und jede Form von Eifersucht unter uns vertreibt. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir unsere Geschwister lieben, seinen Bruder zu lieben und die Konsequenz daraus, seinen Bruder zu unterstützen und seinen Bruder zu verteidigen und seinen Bruder zu trösten. All das sind Resultate der Liebe für deine eigenen Brüder und für deine eigenen Geschwister. Und besonders natürlich, wenn sie darüber hinaus auch noch Teil deiner Verwandtschaft sind. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass derjenige, der die Kontakte mit seinen Verwandten pflegt, Allah subhanahu wa ta'ala pflegt auch den Kontakt mit ihm. Und derjenige, der den Kontakt mit seinen Verwandten abbricht, mit dem bricht Allah subhanahu wa ta'ala auch den Kontakt ab. Meine lieben Geschwister, viele von uns, wenn sie jemanden sehen, von dem sie überzeugt sind, dass er rechtschaffen ist, dass er gläubig ist, dass er ein Friedensstifter ist, dass er ein gottesfürchtiger Mensch ist, dann gehen sie zu ihm hin und sagen zu ihm, hör mal zu, ich habe ein Problem, ich habe eine Sorge, mach bitte Dua für mich. Und vielleicht sagt er sogar häufig, weil er die Hoffnung auf sich selbst aufgegeben hat und die ganze Hoffnung in dich gesteckt hat. Aber subhanallah al-azim, er vergisst, dass wenn er Dua macht für seinen Glaubensbruder, dass wenn er Dua macht für diesen rechtschaffenen Menschen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass einer seiner gesandten Engel für ihn Dua machen wird. Und was meinst du, wenn Allah subhanahu wa ta'ala seine gesandten Engel damit beauftragt, für dich ein Bittgebet zu sprechen? Hast du Zweifel daran, dass Allah azza wa jall dieses Bittgebet des Engels erhört? Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith in Sahih Muslim, und merk ihn dir gut und nimm ihn dir zu Herzen und setze ihn um, so häufig du kannst, im Gebet und außerhalb des Gebetes. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, jeder muslimische Diener, der für seinen Glaubensbruder ein Bittgebet in dessen Abwesenheit spricht, für den sagt ein Engel, mögest du dasselbe erhalten. Jeder muslimische Diener, der für seinen Glaubensbruder ein Bittgebet in dessen Abwesenheit spricht, das heißt, ohne dass der andere davon was erfährt und mitbekommt, für den sagt ein Engel, mögest du dasselbe bekommen. Wenn du also sagst, O Allah, verzeih Muhammad, O Allah, verzeih Ali, O Allah, verzeih Abdurrahman, O Allah, lass den Bruder so und so ins Paradies eintreten, dann wird ein Engel genau dasselbe Bittgebet für dich sprechen. Gibt es jetzt einen Grund, geizig zu sein mit dem Dua für andere Geschwister? Und das ist ganz besonders wichtig, wenn zwischen dir und deinem Glaubensbruder oder deiner Glaubensschwester eine Distanz besteht, die durch einen Streit entstanden ist oder durch irgendeine andere Auseinandersetzung. Umso wichtiger ist es, dass du für ihn bittest und ihn sogar beim Namen nennst, auch wenn du im Gebet in der Niederwerfung dein Gesicht auf den Boden hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen vereinen und jede Form von Missgunst und Hass und Auseinandersetzung und Streit aus unseren Reihen entfernen, denn er ist derjenige, der zum Stande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.